Kom ind bag mig, der synk. På god radio. De vøgsendlige dosis anarchi og bier. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 19.8. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Ja. Und zu Gast ist heute Abend der Martin Seliger, aka Martin von den Schittlers. Ja. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist mein viertes Mal hier in der Sendung. Das erste Mal war ich mit Gedrängel da. Das zweite Mal war ich alleine da. Das dritte Mal war ich nach meinem. Das fünfte Mal bin ich heute schon hier. Ne? Ja, keine Ahnung. Ja. Schon oft war ich hier. Das ist schön, dass ich immer wieder herkomme. Das ist eine sehr schöne Sendung. Ich höre sie gerne an und besuche sie auch gerne. Ja, für mich bist du ja eigentlich in jeder Sendung dabei, im Herzen. Ja, cool. Das ist natürlich super. In Gedanken. Ja? Ja. Ich möchte jetzt mal auf etwas eingehen, das mir schon länger am Herzen liegt. Und zwar ist es wer von euch hat sich eigentlich schon mal mit der Geschichte Südtirols auseinandergesetzt? Das ist ja eine Frage, die man jetzt öfters lesen konnte im Internet im Zuge dieser Freiwild-Kontroverse. Na, da willst du dich mal ein bisschen erklär mit der mal Geschichte für die Zuhörerinnen und Hörer. Die ja, Freiwild ist ja bekannt, das Freiwild-Problem. Und die haben jetzt auf der Reeperbahn und beim Reeperbahn-Festival versucht, sich damit zu assoziieren, indem sie in einem Club da ein Konzert hatten auf der Reeperbahn während des Reeperbahn-Festivals. Und dann haben sie so ein bisschen den Eindruck erwecken wollen, wir sind auch Teil des Reeperbahn-Festivals. Das ist grandios daneben gegangen. Die wurden da raus gemobbt dann von so einer linken Kampagne. Und dann haben sie sich für viele überraschend sympathisierend mit Flüchtlingen geäußert. Na? Und das hat die Gemüter erhitzt im Web 2.0. Und da wurde dann viel diskutiert und dann wurde immer, sind die jetzt recht, sind die jetzt nicht recht? Und dann war eine Frage immer, ja, hast du dich denn schon mal mit der Geschichte Südtirols auseinandergesetzt? Und wenn man das macht, dann könnte man nämlich den Hintergrund, so ist das Argument der Leute, die das sagen, auf eine Weise verstehen, die es ermöglicht, klar zu sehen, dass es eben keine Nationalsozialisten im traditionellen Sinne sind. Vielleicht Patrioten, vielleicht Nationalisten, aber keine Nationalsozialisten. Ja, die wollten halt schon immer zu Deutschland gehören, obwohl sie eigentlich in Italien sind. Oder? Nee. Die wollten unabhängig sein. Unabhängig? Hast du dich eigentlich schon mal mit der Geschichte Südtirols auseinandergesetzt? Ich war da mal im Landschulheim irgendwie vor 100 Jahren. Im Kinderheim? Ja, so ähnlich. Nee, ich bin da sogar schon mal mit dem Motorrad durchgefahren. Und zwar ziemlich eklig von der Bevölkerung her. Das ist nämlich alles irgendwie so. Die wohnen in so Tälern. Ne? Auf den Bergen kann man ja nicht wohnen, weil es da so hoch ist. Und da wohnen die in Tälern und da ist nur so 5 Stunden am Tag Sonne. Mhm. Und sonst ist es immer schattig. Und dementsprechend sind die Leute halt auch irgendwie nicht so richtig bei der Sache. Ich fände das gut. Denen fehlt einfach der Weitblick. Wenn sich alle. Die gucken immer an so eine Bergwand. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das Problem ja jetzt bekannt ist. Die Leute haben sich noch nicht genug mit der Geschichte Südtirols auseinandergesetzt. Und ich, Martin Seliger, ich biete euch allen jetzt an, dass ich euch. Dass ich euch in Kenntnis setzen kann. In 5 Minuten wird jetzt Martin Seliger euch in Kenntnis setzen, wie es funktioniert in Südtirol. Ich habe mich beschäftigt mit der Geschichte Südtirols und an unserem nächsten Schittlers-Konzert in Hamburg, in der TU Harburg am 20. September, hier werde ich, Martin Seliger, ein Referat halten über die Geschichte Südtirols. Ja, cool, du bist ja eigentlich so auch, du bist ja auch Spezialist für Rap. Ja, genau. Ja, und ich habe dich auch letztens ein bisschen omnipräsent überall vertreten. Da höre ich wieder meinen Lieblingssender, nicht mehr Mutterfunk, sondern Deutschlandfunk? Deutschlandfunk. Oder und, WDR5, kann auch sein. Ja, oder WDR5 war es, ja. Mhm. Und da habe ich seiner tollen Stimme plötzlich lauschen dürfen. Ja, da habe ich auch geredet. Ja, das war Thema war, glaube ich, irgendwie... der neue Film Hip-Hop. Von Dr. Dre. Ja, genau. Dr. Dre. Ja, und dann ging es halt um Hip-Hop und wie sie sich alle abknallen und heute nicht mehr. Und wie sich das alles so entwickelt hat. Ne? Im Ghetto. Was wollte ich nochmal sagen? Erstmal spielen wir in Leipzig, genau. Jemand sagt, dass wir in Leipzig spielen. Da hat er natürlich ganz recht. Und Andreas Holz hat natürlich auch ganz recht. Er ist nicht eine Legende nur im Bereich Punk, sondern auch eine Legende im Bereich des organisierten Verbrechens, genauer Schutzgelderpressung. Wer, du oder er? Andreas Holz. Also er. Ja. Ja, aber er ist leider nicht zu Gast, sondern nur Zuhörer. Ja. Ja, und deshalb rede ich ja heute Abend mit dir. Ja. Weil du sitzt hier heute neben mir. Ja. Und du wolltest auch was Neues berichten von deiner grandiosen Band Schittlers. Ja, genau. Also ich habe eben, das versuche ich ja öfters auch mal deutlich zu machen, deswegen habe ich auch das Lied Uwe ausgesucht, um in die Sendung zu starten. Die Schittlers sind eigentlich auch eine ernste Band, die ernste Texte und ernste Anliegen haben. Und das kommt manchmal nicht so raus. Seid ihr auch eine politische Band? Wir sind auch eine politische Band, ja. Wieso mehr links, rechts oder? Wir sind linkssozialdemokratisch. Frank ist eher ökologisch, ich bin eher klassenpolitisch. Was bedeutet das? Frank ist eher so jemand, der sagt, wir müssen eigentlich die Herausforderungen der Menschen im 21. Jahrhundert nicht mehr im Bereich der sozialen Ungleichheit, sondern vor allem auch im Bereich der Ökologie suchen. Und ich sage, naja, aber ich denke, bevor wir das machen können, müssen wir uns erstmal noch weiter mit der sozialen Frage beschäftigen. Bevor wir an die Natur denken. Ja. Also du bist dann mehr so die Linke und er ist mehr so die grüne Fraktion bei euch in der Band. Ja, genau so ist es. Und Tristan ist... Sieht einfach nur gut aus. Nö, Tristan war, da weiß ich nicht so. Ich glaube, der ist auch eher links. Aber ich weiß es nicht so. Weiß ich nicht so genau. Ich glaube, der war mal bei der SDAJ. Und dann hat er so Sachen gesagt irgendwie. Der äußert sich meistens sehr diplomatisch. Ich glaube, der wäre jetzt parteipolitisch nicht so zuzuordnen. Der wäre eher wie ein engagierter Lehrer. Mhm. Ein engagierter Lehrer, der sich in der Kommune in der Sache engagiert, jenseits parteilicher Bindungen. Auf kommunalpolitischer Ebene. Ja, schön. Kalle weiß, was auf dem Bauwagenplatz passiert ist. Kalle weiß, dass Tristan so viel Alkohol getrunken hat, dass er vergessen hat, was er macht und in eine Pfütze gefallen ist. Und dann wollte er da liegen bleiben. Aber wir haben ihn nicht gelassen. Wir haben ihn mitgenommen. Du musst jetzt ins Bett. Und ich erinnere mich noch, Frank wollte nicht auf dem mit ihm in einem Schlafzimmer schlafen, weil er Angst hatte, dass er ihn anpinkelt und ankotzt. Hat es schon mal gemacht? Nein. Nee. Ich habe das schon mal gemacht. Das war vor unserem Konzert in Illingen. Da habe ich nicht Frank angepinkelt, sondern jemand anderen. Vor dem Konzert? Ja, am Abend vorher. Also am Abend im vorher. Im Schlaf, ja, ja. Da ist es geschehen, ja. Ja, wenn man drauf steht. Es gab richtig Ärger. Ja? Ja, ja. War es nur einseitig? Ja, ja. Ja. Es war eine unbeabsichtigte Sache. Ja. Ja, sollen wir mal was spielen? Ja. Ich habe hier eine Band, die heißen Live on Mars, die kommen aus St. Louis. Cool, St. Louis. St. Louis. Wie der Rapper Nelly. Ja, aus, wo ist das? Wo liegt St. Louis? In the South. Ja, yeah, Minnesota, ne? Nee, Minnesota ist in the North. Ja, warte mal, ich habe es aufgeschrieben. Ja, Missouri. Missouri. Missouri kommen die, ne? Und die haben mich doch drum gebeten, dass ich was von ihrem neuen Album spiele. Das Album heißt Face Down in the Pavement, On the Pavement. Hast du viel Kontakt mit denen? Ja, nur schriftlich. Über Internet? Internet. Internet. Internet. Ja. Internet. Und das Lied da, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht angehört, aber der Text, also der Titel heißt All Sports Sucks. Worum geht das Lied? Wahrscheinlich geht es darum, dass alle Sportarten scheiße sind. Das ist ja ein sehr spezielles Thema, ne? Ja. Nicht so allgemein. Allgemeines Thema wäre Sport. Oder all sucks. Oder all. Ja. Das waren Live on Mars. Das hat mir gar nicht gut gefallen. Es war für mich richtiger Mist. So. Ja? Ja. Football, Baseball, Hockey. Haben wir eigentlich drüber geredet, dass du eine Weile da in den USA warst? Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir noch nicht? Nein. In irgendeiner letzten Sendung? Nee. Nee, ist doch ganz so lang her, ne? Obwohl die kurz danach war, wo ich zurückgekommen bin. Ach, dann haben wir gar nicht drüber geredet. Glaube ich nicht. Nee. Ich weiß es nicht mehr. Man kann es nur mal nachhören. Nee, dann ist es, glaube ich, auch nicht mal so interessant. Ne? Ist schon lange her. Ist nicht, war generell nicht so interessant. Ja. Nee. Das interessant war es, wo wir in Tijuana waren. Ach, das hast du erzählt in der Sendung. Da erinnere ich mich wieder dran. Und TJ. Haben wir das erzählt? Ja. Ja, okay. Tijuana. Tijuana. Das war das letzte Mal, dass ich das Wort gehört habe. Das war, als du da warst. Hier in der Sendung. Ja! So, wir machen jetzt noch ein Lied von The Shitlers, oder? Ja, gerne. Ist das so? Ihr seid ja bald, wart schon im Studio oder was? Nee, wir haben jetzt unser Demo aufgenommen. Tristan hat unser Demo aufgenommen am letzten Wochenende und das Demo ist für die kommende Veröffentlichung. Früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power 2. Das ist doch das erste. Achso, so heißt es dann, das heißt dann 2 einfach. Das erste heißt, früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power. Und das zweite heißt, früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power 2. Und es ist tatsächlich die Replikation desselben Prinzips. Also es wird wieder ein Lied geben, das über so linke Konzerte ist, wie Hardcore Band aus Venezuela. Das heißt halt diesmal German Bass Soli Party. Aha. Und dann wird es eine Replikation geben von Kein Piercing, Kein Tattoo. Das ist das, was wir gleich, wo wir uns gleich das Demo von anhören können, nur wegen Shitlers. Die Rancid NorthX Split CD wird jetzt wieder neu aufgelegt in Form von Fat Records größer als Epitaph. Mhm. Also mit so einem Mathezeichen. Mhm. Denn jetzt im Punk wird nicht genug gedisst. 2 geben, also wieder einen längeren Track so über andere Bands. und so ist das. 2 wird es geben, dann wird es wieder ein Feature geben mit der Antilopen-Gang, wo wir einen Bushido-Track covern zusammen. Das ist so, um die Verkaufszahlen hochzujagen. Oder wie? Ja, also oder bei Google-Suche, dass man weiter oben steht. Wenn es so sein wird, wie also wenn dann einer dann sucht, dann irgendwie bei irgendwelchen Musik-Dingens dann und gibt Bushido ein, dann findet er auf irgendwo auf der 20. Seite dann Schittlers covern Bushido. Ja, und beim dann, ja, genau. So war es ja beim letzten Mal auch. Das ist, glaube ich, tatsächlich einer unserer meistgehörten Tracks, der, wie heißt der nochmal? Kornsport Massenmord. Mhm. Du machst auf hart, doch du bist in Wahrheit nur ein Punker. Ja. Na. Und jetzt covern wir dein Leben. Also komplett durchstrukturiert alles. No. Das ist gut. Ja, sollen wir mal was spielen von zum Beispiel ein unveröffentlichtes Lied? Ja, gern. Von euren Studioaufnahmen. Ja, ja. Wo war denn das? War ich denn das versteckt? Unten, ganz unten, 19. In Bochum bin ich berühmt? Nee. Nur wegen Schittlers? Nur wegen Schittlers, ja. Und die Qualität ist jetzt nicht so gut, aber... Ja, die ist aber für uns... Ist nur für uns als... Das läuft ja hier noch alles hier noch über diverse Computer-Dingens da, ne? Und dann wird das gut klingen. In dem Lied werden Affenmesserkampf gedisst. Ach nee. Eine Band, die ich gar nicht mag. Nee, warum nicht? Ja, ich kann damit nichts anfangen. Nee? Ja. Also alles, was du nicht, wo du es nicht kapierst, findest scheiße, oder wie? Ja, aber auch Sachen, die ich kapier, finde ich auch scheiße. Findest du langweilig oder findest du jetzt einfach nur scheiße? Nee. Also ich finde die schon richtig scheiße. Der also nicht belanglos oder so? Das ist ein netter Typ. Ja. So. Ich mag die auch. Aber der hat Muskeln, ne? Da muss ich aufpassen. Ja, der ist groß und stark. Ja. Das ist auch, das ist mir auch aufgefallen. Deswegen relativiere ich das ja jetzt schon. Deswegen schränke ich das jetzt schon wieder ein, weil wir, glaube ich, auch mit denen oder den Bullen irgendwann demnächst spielen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den beiden. Mhm. Und da muss ich natürlich mich dann irgendwie rausreden können und deswegen... Also ist es mehr so ein Genecke irgendwie so oder ist es jetzt so ein richtig, ja, ist halt wirklich scheiße. Wenn du die Schittlers kennst, dann weißt du ja, dass wir eigentlich nie was so richtig ernst meinen, außer es sind so Sachen gegen Nazis. So, ne? Manchmal, um unsere Glaubwürdigkeit so ein bisschen wiederherzustellen, machen wir es dann so wie freiwillig und sagen irgendwas für Flüchtlinge oder gegen Nazis. Und das meinen wir dann schon ernst. Und der Rest ist immer so, oft sind es so richtig ernst gemeinte Disses und Provokationen, wo dann aber dann so Leute wie du oder der Philipp Meinert oder so, die kommen dann und sagen, Schittlers wäre intelligenter Humor. Aha. Ja, und dann denken alle, okay, das, also diese Beleidigung war gar keine richtige Beleidigung. Aber hier in der Sendung kann ich wirklich mal Leute beleidigen. Ja. Also keine Privatpersonen, am besten irgendwer, die irgendwo ihren Arsch zum Fenster raushängen. Ja. Ohne es aus Spaß zu meinen. Farin Urlaub ist ein Hurensohn. Zum Beispiel. Man muss hoch einsteigen. Zum Beispiel, ja. Man muss genau. Ja, nur wegen Schittlers heißt das Lied. Okay. Das würde ich niemals tun. Set Leute sind langsam und faul und haben merkwürdige schwarze Brillen auf. Bimmel ist nicht überzeugend und du hoffentlich auch nicht. Nur wegen Schiffern, Spock wieder interessant. Nur wegen Schiffern, Spock wieder interessant. Nur wegen Schiffern. Wahrscheinlich kriegen alle Doktortitel. Sogar Tristan hat mal Führerschein vielleicht. Und einer ist in Bochum geboren. In Bochum geboren. In Bochum geboren. Nur wegen Shitlers ist Spock wieder interessant. Nur wegen Shitlers ist Spock wieder interessant. Nur wegen Shitlers ist Spock wieder interessant. Nur wegen Shitlers ist Spock wieder interessant. Nur wegen Shitlers ist Spock wieder interessant. Ja, hier exklusiv bei Pogo Radio im Bermudafunk und bei punkrockersradio.de habt ihr jetzt gerade das Lied gehört, nur wegen Shitlers. Als du gerade denen gesagt hast, weil du da das Kabel gedehnt hast, ja, ist mir aufgefallen, dass wenn man sagt Ideen, dann kann das heißen, dass es der Plural von Idee ist und es kann das heißen, dass jemand denen ekelhaft findet. Ja? Ideen. Ideen? Ideen. Also wenn ich dich jetzt ekelhaft finde, sage ich, ich finde Ideen oder ich finde dich Ideen oder... Nein, denen ekelhaft. Denen, das denen. Sich zu denen findet jemand, widert den an. Und dann sagt er, Ideen. Und wenn du sagst, ich habe viele gute Einfälle, dann kannst du sagen, ich habe viele Ideen. Das kann ich einen Studenten erzählen, aber erzähl so eine gequirlte Scheiße mit mir. Die hören ja vielleicht auch zu. Vielleicht hören ja sogar mehr Studenten zu. Vielleicht. Du hast Studenten, du bist Dozent, ne? Ich war mal Dozent. Ach so. Aber jetzt bin ich kein Dozent mehr. Was bist du jetzt? Freigeist? Nö, bin ich Promovent nur noch. Ach, du arbeitest auf deine Doktorarbeit hinzu, kann das sein? Ja, ich habe die jetzt schon fertig gemacht, ich gebe die bald ab. Aha, und wenn ich das nächste Mal komme, bin ich vielleicht schon ein Doktor. Ein Doktor? Ja. Möchtest du dann auch so genannt werden? Also legst du Wert drauf? Wäre eigentlich cool, oder? Ja, kannst du sie immer noch? Steht das dann im Ausweis? Steht das dann im Ausweis drin, glaube ich? Ich weiß es nicht. So. Kann man, glaube ich, irgendwie... Ja? Ja, das ist ja... Ja, okay. Also dann... Kann man ja reinschreiben lassen, ne? Ja. Ja, nee, ich weiß nicht. Doktor ist... Für mich ist das nichts. Ich habe so viel zu tun gehabt mit Doktoren, dass das für mich jetzt nicht eigentlich was Normales ist. Ich wäre lieber... Ja, was? Achso, hier. Ja, die Internetseite hingeschrieben. Ja. Er lacht gerade über den Chat. Gibt es nämlich auch zur Sendung, gibt es auch noch einen Chat, aber der läuft nur montags zwischen 20 und 21 Uhr. Mhm. Wo die Sendung noch aufgezeichnet wird, fährt exklusiv für Bermudafunk. Ja, das war ja das Thema irgendwie letztens wieder. Die Geschichte Südtirols. Ja, die Geschichte Südtirols, ja. Also liest du da irgendwie so ein paar Sachen durch, googelst da was zusammen und dann schreibst du ein Referat und liest es vor. Nee. Und aus die Maus, oder wie? Ja, ich werde schon ein Buch, wenn ich mindestens lesen über Südtirol. Es ist ja auch einfach geil, wenn du dann mit, guck mal, ich sehe das schon so, dann bin ich besoffen irgendwann, dann führen Leute das blöde Freiwildgespräch und dann gehe ich und sage, hey, habt ihr euch eigentlich überhaupt schon mal mit der Geschichte Südtirols beschäftigt? Und dann sage ich, ja, die Fresse, dann sage ich, nee, ich nämlich schon. Und ah dann, ja. Dann geht's los. Ah ja, wenn dann, ja, aber wirst du öfters mal als Klugscheißer bezeichnet? Ja. Dass Leute irgendwie auf den Sack ist mit deiner Rechthaberei. Letzte Mal vor zwei Wochen, da meinte seine Freundin wollte gehen und er wollte nicht gehen und ich wollte auch nicht, dass er geht. Und dann meinte er zu seiner Freundin, ja komm, wir machen einen Kompromiss. Und dann sage ich, ey, wenn du einen Kompromiss machen willst, darfst du nie anfangen mit, wir machen einen Kompromiss. So, ne? Ja. Und dann meinte er, ey, warte, du bist voll der Klugscheißer. Ja. Was sagt man dann, wenn man Kompromiss machen will, man will aber nicht anfangen damit? Gib dir mal ein bisschen so Tipps. Dann sagst du, das ist nicht verhandelbar. Auf gar keinen Fall werde ich von meiner Meinung abrücken. Mhm. Immer erstmal möglichst undiplomatisch. Muss dazu sagen, weil alle irgendwie immer denken, der Martin ist so ein immer besoffen und pisst irgendwelchen Hotelzimmern rum oder so. Er trinkt gerade eben Pfefferminztee. Ja. Ist schon halb leer, ne? Ist schon fast leer. Leer, ja. Ja, das Glas ist halb voll, es ist halb leer. Ja. Können wir auch über den Wahlkampf in Bochum reden. Aber ja, das können wir machen, das ist eine gute Idee. Okay. Ja. Ja, Bochum braucht Change We Can Believe In und der liegt aber auch in der Luft. Wer nach Bochum fährt und den Bahnhof verlässt, der wird merken, dass es dort mit Händen zu greifen ist, die Veränderung. Ja, die Veränderung hat noch gar nicht stattgefunden. Die Wahlen sind ja erst noch, oder? Ja, der Wolfgang Wendland ist aber Exekutor einer historischen Tendenz, die sich lange abgezeichnet hat und im September diesen Jahres nun Wirklichkeit werden wird. Also du tippst bei den Wahlen, bei den Bürgermeisterwahlen, Oberbürgermeisterwahlen, schätze ich mal, ne? Oder? Ja. Ja, Oberbürgermeisterwahlen, ja. Hat sich ja Wolfgang Wendland, Sänger der Kassierer, zur Wahl aufstellen lassen als unparteiischer Kandidat. Ja. Und ganz Deutschland fiebert schon dem Wahlergebnis hinterher. Ja, ich denke, das ist so spannend wird es nicht. Weil die anderen sind ja alles graue Mäuse. Ja, also der Thomas Eiskirch, der wäre normalerweise schwer wegzukriegen. Der hat ja auch eine sehr überzeugende Kampagne im Moment am Laufen. Im Moment hat er, ich glaube, ein Plakat ist tatsächlich irgendwie so: Frauen lieben Thomas Eiskirch. Und dann sind sie sehr da drauf und andere Frauen. Und ja, das ist natürlich schon, der hat schon einen vorgelegt, aber ich denke, das wird der Wolfgang noch übermieten können. Ja. Ja, ach scheiße, der Andreas Holz, der hat recht. Was denn? Ja. Ach so, den Wahlen fiebert entgegen, nicht hinterher, ja, das stimmt. Ich hoffe, ich habe das nicht gesagt, sondern du. Ja, wahrscheinlich habe ich das gesagt. Der Chris Roff ist nett, den kenne ich aus Leipzig und aus dem, auch von einem Festival. Und der springt doch nicht immer so über die Themen, ne? Ja, aber Bochum ist alles gesagt. Bochum war seit dem Zweiten Weltkrieg SPD regiert gewesen und jetzt kommt da eine Veränderung mal. Nichts ist für die Ewigkeit. Du meinst, die Wahlen werden was ändern? Dann wird. Und dann werden sie verboten. Nein. Aber du meinst also, du glaubst also fest daran, dass Wolfgang Wendland die Wahl gewinnt. Das ist keine Frage, das glaube ich. Ich bin Politikwissenschaftler. Ach so, stimmt. So, ne? Ja. Also, du glaubst, er bekommt die Mehrheit der Stimmen. Ja, ich kann. Also, viele Sozialwissenschaftler scheuen sich ja mit dem Abgeben von Prognosen. Ne? Ja, das aber die machen ja Umfragen. So die Umfragen sind ja aber ziemlich gut eigentlich immer. Ne? Ja, ich kann das ganz klar sagen und Kraft meines Faches, meiner fachlichen Autorität, im September diesen Jahres wird Wolfgang Wendland zum Oberbürgermeister der Stadt Bochum gewählt werden. Ein Kasten Bier. Kasten Bier? Ja, der wird gewählt werden. Ja? Ja, der wird gewählt werden. Ja, okay. Da freue ich mich doch drauf. Ja, und da haben wir wieder einen Prominenten aus dem Punkrock-Genre, der einen Job hat, den so nicht jeder hat, ne? Ja, aber welchen Job hat denn jeder? Ja, stimmt auch wieder. Ja. Hat auch nicht jeder. Nee. Es sei denn, alle hätten denselben Job. Kindergärtner. Ja, genau. Ja. In dieser einen Gesellschaft, die der Marx beschreibt, wo man morgens fischt und mittags macht man irgendwas anderes und abends wird philosophiert, da machen, glaube ich, alle dasselbe. Weißt du, kennst du das? Morgens fischen, abends saufen. Ja, irgendwie so. Nee, kenne ich nicht. Ist auch scheiße. Für mich ist das alles scheiße. Ich scheiße auf Politik. Ich will nur saufen und mir ist auch egal mit wem. Ich saufe auch mit Nazis. Aber Fischen ist halt auch blöd, wenn du jetzt Veganer bist, weil dann kannst du mit Fischen ja gar nichts anfangen. Ja. Apropos Fisch und vegan, fällt mir gerade ein. Du hast ja einen Fisch getroffen, ne? Von Kassierern. Ja, von Lokal, ist jetzt, von Lokalmatadoren, ne? Der Fisch ist vegan. Ja. Ja, ich. Es ist offiziell, Fisch ist jetzt vegan. Er ist ein Veganer. Also ist nicht so, dass Fische vegan sind, sondern. Ah. Ja. Wenn man vegan ist, dann isst man nämlich. Der Sänger von Lokalmatadoren ist vegan jetzt. Das wollte man sagen. Und er trinkt auch keinen Alkohol mehr. Aber das macht er schon länger nicht mehr, aus gesundheitlichen Gründen, soweit ich mitgekriegt habe. Wir werden Ach nee, das verrate ich nicht. Nee, erzähl's. Wir werden der CD von früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power 2, eine andere CD beilegen, auf der gar nicht das drauf ist. So sondern, eine AOL-CD sondern, oder was? Aus den 90ern? Nein, einfach die richtige CD nicht da reintun, sondern nur die andere. Aha. Und dann darauf wird ein geheimes Album sein, das wir geheim aufgenommen haben. Das ist bis jetzt unveröffentlicht. Und nur die, die die CD bestellen, werden das kriegen. Und die werden sich sehr wundern. Und das neue Album von Dr. Dre kann man sich dann wahrscheinlich runterladen, wenn man sich einen Download-Code eingibt. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Ja? Ich mag Dr. Dre nicht so. Ich kenne ihn gar nicht, aber es ist auch ein Doktor. Tobias sagt, das Album sei gut. Marc Dietrich sagt, das Album sei schlecht. Mhm. Ich kann es nicht beurteilen. Ich gehe jetzt aber zu McFit. Ich gehe mal mit Julian und Tobias zu McFit. Die beiden machen das schon länger. Ich gehe jetzt auch mit und ich baue aber irgendwie weder baue ich Masse auf noch ab. Es bleibt eigentlich alles, wie es ist, außer dass die Gewichte schwerer werden. Ja. Und? Ja. Ich dachte heute, wir können ein bisschen über Fitness reden. Ja, Fitness. Ich mache jetzt auch bald meine eigene Fitness-DVD, die Martin Schüttler Fitness-DVD. Ja, aber DVD ist alles eine Brückentechnologie. Du musst YouTube-Videos machen. YouTube-Videos, okay. Ja, und keine Fitness-DVD. Sag mal, willst du die dann eintüten und verschicken dann irgendwie? Dann willst du auf die Post rennen und dann nicht anstellen und dann irgendwie die DVD dann verschicken an irgendwelche Leute, die sie bestellt haben oder was? Nein, das ist interaktiv. Der Kollege hat ein Fitnessprogramm gemacht, ja. Der Flair hat ein Fitnesssystem gemacht und ich Der Kollege, meinst du? Der hat doch da so eine Salat ist dein Feind oder sowas. Das ist schon wieder alt. Das ist schon wieder alt. Ja, der Flair hat jetzt ein Fitnesssystem gemacht. Ich suche jetzt gerade was von Programm über System, vielleicht ein Fitness-Totalität. Aber du bist doch fit. Du hast doch hier Waschbrettbauch. Nee. Oder? Zeig mal in die Webcam. Ah ja, doch. Ich habe eine Fitness-Totalität, mache ich. Es gibt nur noch Fitness. Mhm. Und wenn es nur noch Fitness gibt, dann gibt es nichts anderes mehr, dann gibt es gar nichts mehr. Das ist nämlich ein philosophisches Argument. Weil du kannst es von nichts mehr unterscheiden. Ne? Wenn es nur noch Fitness gibt, gibt es ja nichts mehr, was nicht Fitness ist. Aber schon klassisch so mit Liegestütze und sowas, Sit-Ups und so. Ja. Anderes philosophisches Argument, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist da, dann kann es niemand hören. Oder kann es dann niemand. Oder noch eine andere philosophische Frage ist, kann man eigentlich bis unendlich zählen? Das sind so Fragen, mit denen sich Philosophiestudenten auseinandersetzen. Das ist ja ziemlich langweilig, oder? Ja, also es reicht, um die Leute beschäftigt zu halten seit mehreren tausend Jahren. Ja, aber man kann halt bis unendlich zählen. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Guck mal, dieser Platon, der hat ja ungefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt gelebt. Das ist ja schon 3015 Jahre. Das war der Kinderficker, oder? Nee, das war der andere. Nein, der Platon war der mit der Höhle. Ach so. Der war der mit der Höhle. Und die streiten seit Jahr und Tag über diese Fragen. Mhm. Wenn du... Soll ich dir mal ein Bier geben oder so? Nein, ich möchte kein Bier. Ich trinke ja kein Bier mehr. Ich habe jetzt schon mehrere Wochen lang nichts mehr getrunken. Auch nur kann ja auch einen Schnaps anbieten. Zweimal geraucht. Nee, ich mache das nicht. Ich bin cool damit, das nicht zu tun. Ich trinke erst, wenn ich in Leipzig bin wieder. Und das ist am 28. Nee, in Stuttgart. Nächstes Wochenende fahre ich da zum André Lux nach Stuttgart. Nee, ja. Dann grüßen wir recht herzlich ja, von mir. Ja, ich werde ihn sehr grüßen. Ja, das ist nämlich der Herausgeber von seinen wunderbaren Comics. Ja, wie heißen diese Comics? Wie heißen die Comics? Mir liegt es auf der Zunge. Ja, wir wollen die Leute nicht länger auf die Folter spannen. Ja. Die heißen? Egon. Egon Forever. Mhm. Genau. Der hat eine Freundin, die als erste verstanden hat, was ich für ein Tattoo will. Und die ist nämlich auch Tätowiererin. Ich kann das so schlecht verbalisieren, weil ich davon nicht so viel verstehe. Ja. Und ich stammel dann immer so rum, ja, das ist so. Und dann meinte sie, ah ja. Und sie hat verstanden, habe ich gesagt, hey, kannst du es nicht machen? Ja, jetzt fahre ich wieder hin und es wird alles erledigt. Das ist gut, ja. Wohin machst du das Tattoo? Hier, aufs... Auf den Bizeps. Auf die Arme. Ja, also, brauchst du zeigen, ich weiß, wo die Arme sind. Ja, hier so. Das sind die Teile da, die da so seitlich rausgucken. Ich habe da so andere Tattoos und die haben Farben und die Farben will ich spiegeln in einer Art Sprühnebel. Sie sagte das Lied Sprühnebel. Mhm. Don Castino, der war auch in Leipzig. Ach, das ist geil. Ja, in Leipzig wird wieder getrunken. Pfeffi oder was? In Leipzig kommt alles. Heroin. Ja. Vielleicht auch. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ja, das soll ja nicht so gesund sein, ne? Oh, das Lied ist so lang. Müssen wir das echt hören? Nee, dann lass mal's. Ich wollte jetzt was von Vexation laufen lassen. Was ist das? Vexation sagt doch nichts. Nee. Das ist, glaube ich, auch eine Band aus dem Ruhrgebiet. Das klingt eigentlich scheiße. Ja? Meinst du? Das letzte, okay, das letzte klingt gut. Ja. Ja, der Titel heißt Das Letzte, die Platte Die Art zu leben. Das kam irgendwie Anfang der 90er raus. Ah, dann ist es scheiße. Und die Zeit kam eigentlich außer Hosen und Slime nur Mist. Wir hören uns mal an und entscheiden nachher, ja, okay? Okay, ja. Ja, schön, wie das sich selbst ausblendet, da muss ich gar nichts machen. Das war ein Vexation von ihrer Platte Die Art zu leben und der Andreas Holst, der jetzt hier gerade im Chat ist, der findet es großartig. Ich konnte damit nicht so viel anfangen, mir hörte das so ein bisschen so Gothic-mäßig an. So. Ja, was ist denn eigentlich so Punkrock-mäßig im Moment gerade so am Rennen? Ich kriege Die Band Pisse, die ich einmal gehört habe, so fand ich so geil. Nein, nur das Auto, das fand ich geil. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist so ein Kunstprodukt, die sind gar nicht so. Und die sind gar nicht so. Ja, das ist ja voll so darauf gemacht. Und so, Bands sind ja deswegen geil, weil die nicht besser können. Und die können das ja ganz offensichtlich besser, die wollen ja nur diesen Sound replizieren. Und dann kommen jetzt diese ganzen Wetten, es gibt bald Pisse, Turnbeutel, das ist richtiger Mist. So, für mich ist das richtiger Mist. Du meinst, das ist ein Fake? Nein, das ist kein Fake. Das ist aber uninteressant. Also, nein, geht doch es ist nicht darum, das dass ist eine affektierte Band Scheiße. So, okay, nein, da, ja. Punkbands müssen minder bemittelt sein und das nicht besser können. Und wenn die dann so Musik machen, ist das richtig cool. Aber wenn die gut sind und dann diesen Sound nur so machen und dann das so als Kunstprodukt aufgearbeitet wird, ach so, und so dieser intellektuellen Feuilleton, oder Szenenfeuilleton, die dann so abfeiert, so, dann muss ich sagen, ich als Martin Seliger, als Politikwissenschaftler, kann ich sagen, das ist richtige Scheiße. Da ist aber auch der Linus Volkmann schuld, weil nämlich alles, was der gut findet, ist ja eigentlich meistens dann so ein Kunstprodukt. Ne? Ja, der Linus ist ein Sonderfall. Der Linus kann das ja gut finden. Das ist okay. Gegen den Linus kann ich nichts sagen. Ja, aber der kann doch damit anschlawenzelt. Davon weiß ich nichts. Doch, der hat es überall immer gepostet und so. Pisse ist gut und so. Der ist sogar in dem Video drin irgendwie. Echt? Ja. Ach scheiße, jetzt habe ich den Linus traurig gemacht. Ja, weil du wolltest ihn eigentlich mitbringen hier heute Abend, ne? Ja, aber er hat ja keine Zeit. Der wusste schon, dass es zu sowas kommen würde wahrscheinlich. Ja, dass du Pisse scheiße findest. Ja. Was ist denn gerade so aktuell gerade hier? So, du spielst ja auch ziemlich oft eigentlich, ne? Dafür, dass du eigentlich nie Zeit hast. Ich würde sagen, wir und Feine Sahne Fischfilet sind im Moment ziemlich gehypt. So. Ja? Ja. Ja, die werden groß. Liest man ja auch im Feuilleton oder wie das Ding heißt. Haben neulich erst wieder zusammen mitgespielt auf dem Resist to Exist. Jetzt Stemweder haben wir abgesagt, wo sie waren. Da hatten wir eine Anfrage, aber sind wir nicht hin. Weil es geregnet hat? Ja, weil man sich im Zelt schlafen. Naja, aber die. Ja. Nee, ich denke, das sind so die beiden im Moment, so im Punk-Bereich. Feine Sahne Fischfilet, Shitlers. Mhm. So. Und sonst tote Hose, geht gar nichts. Ja, gut, die sind jetzt so ein Evergreen, ne? Aber klar, ja gut, wenn die jetzt eine Platte draus hätten, Tote Hosen, Feine Sahne Fischfilet und Shitlers. Dann müsste eine Platte drei Seiten hat Luna zwei. Die hat vier Seiten. Vier Seiten. Vier Seiten. Ja. Nein, die ist rund, sie hat drei Seiten eigentlich, ne? Ja. Platten gibt es gar nicht mehr bald. Bald gibt es nur noch MP3. Ja, oder MP4. Mhm. Oder AAC oder FLAC. Irgendjemand ist der Meinung von Andreas Holz, das ist schlecht, weil Andreas Holz hat etwas gesagt, das nicht stimmt. Was? Irgendjemand ist der Meinung von Andreas Holz, das ist schlecht, weil Andreas Holz hat etwas gesagt, das nicht stimmt. Ah, ich glaube, ich mache den Chat jetzt gleich mal aus hier. IYY war ein guter Künstler, hat jemand neulich geschrieben auf Facebook, hat jemand anders geschrieben, nein, das ist nicht richtig. IYY hatte nur Glück, dass er in einem sozialistischen Land lebte und einen Hype auslösen konnte, indem er was gegen die Regierung sagt. Aber es ist trotzdem, ich meine, also jetzt mal auf dein Thema einzugehen, das jetzt gerade wieder neu angeschmissen hast, ist ja ein unfassbar großes Volk, diese Chinesen, ne? Das sind ja... Die werden immer mehr. Es ist ja wahnsinnig groß. Ich glaube, jeder Dritte ist Chinese. Chines. Und da muss man überlegen, dass da ein Künstler sich sozusagen hervorschießt. Ich denke mal, er ist wirklich nur in der westlichen kleinen Welt, in unserem kleinen Universum, ne, ist der bekannt. Wenn der in China irgendwie eine Umfrage macht, kennt ihn keine Sau. Ja, weil die ja auch unten gehalten werden. Die werden ja blöd gehalten von ihrer Regierung. Die Regierung lässt ja kein Facebook zu, weil sie weiß, dass, wie ähnlich wie im arabischen Frühling, Facebook alleine eine Revolution auslösen würde. Ja, die haben halt wahrscheinlich ein eigenes Facebook. Das ist viel größer als... Ohne IYY. Der ist gesperrt. Ach so, der ist gesperrt? Ja, vom chinesischen Mark Zuckerberg. Der hat den gesperrt. Was machen eigentlich Hitlers, wenn sie bei Facebook gesperrt werden? Dann habt ihr eigentlich überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr. Das seid ihr eigentlich wie tot eigentlich. Dann sind wir gefickt, wie man im Rap-Game sagt. Ja. Nö, dann haben wir ein Problem. Ich glaube, dann habt ihr kein Problem mehr. Ja, oder so. Können wir endlich diesen Mist hier bleiben lassen. Sollen wir mal was spielen? Musikalisch irgendwas. Zum Beispiel kenne ich Robinson Krause. Ja, die finde ich geil. Die finde ich geil, aber die sind ja Schwanzbrüder von Affenmesserkampf, ne? Ja, die sind doch auch. Die sind ganz dicke miteinander. Ne? Ja, ich glaube, die haben sogar einen gleichen Proberaum oder sowas. Ach, ich glaube nicht, dass Affenmesserkampf irgendwie blöd sind oder unfreundlich sind. So. Vor allem der Sänger ist bestimmt furchtbar nett. Nein, ist er sogar, aber die. Die Musik ist einfach nichts für mich. Das ist genauso affektierter Mist irgendwie. Die Leute sollen einfach machen wie Schlachtrufe. Schlachtrufe BRD. Das warum? War gute warum? Musik. Warum? Ja, weil sich solche Sachen nicht ändern dürfen. Man hat jetzt warum darf sich diese Sachen nicht ändern? Ich meine, das ist sehr konservativ gedacht. Ja, ist ja auch gut. Also es kann jeder machen, was er will, ne? Ja, in seinem Proberaum. Guck mal, dann kriege ich jetzt hier mal an dein Mischpult und sage, warum kann ich daran nichts ändern? Und dann verstehe ich alles ein, also. Meine Einstellungen sind durcheinander. Und das ist im Prinzip der Beitrag, den Affenmesserkampf zu Punk auch geleistet hat. Aha. Ja. Ja, also deshalb spiele ich jetzt mal, um die Wogen zu glätten, Robinson Krause mit dem Lied Saal 2. Ja. Okay. Das waren Robinson Krause. Finde ich geil. Geiles Schlagzeug, geile Gesangslinie, geile Harmonics. Ja, und geiler Text auch. Geiler Text. Wo ich da gerade Salsa-Version lese, der Nils von Blinker Links hat mir neulich eine grandiose Geschichte erzählt, wo der Klaus Lühr und der Kollege zusammen auf einer Salsa-Party waren. Vielleicht lädst du den auch mal ein, dann kann er sie hier auch nochmal erzählen. Der Andreas Holz lade ich gerne mal ein hier. Nicht der Andreas Holz, der Nils. Der Nils. Wo wohnt denn der? In Berlin. Berlin, da soll er mal seinen Computer fit machen und Skype drauf installieren. Cool, ja. Und dann ist er hier in der Sendung. Herzlich willkommen. Ich schreibe ihm das. Jeder ist bei mir herzlich willkommen in der Sendung. Cool. Auch Andreas Holz, kannst du den auch mal einladen? Auch, den lade ich auch jetzt hier offiziell ein. Das wäre cool. Andreas Holz ist ein guter Gast. Ich hatte ja hier schon Gäste, die haben so ein abartigen Eigengeruch gehabt, da musste ich danach dann irgendwie die ganze Nacht lüften. Hat er nicht. So ein Straßenköter, ne? Hat er nicht. Nein, kannst du mal sagen, wer das war mit dem Geruch? Ja, kann ich das sagen, wenn das Mikro aus ist. Ach, schade. Nee, kann ich das sagen, das war von der Band Unterstaat, war das der Gitarrist. Ist es schon lange her? Ja, 3 Monate vielleicht oder so. Ach so, noch nicht so lange? Meinst du, der hört gerade zu? Nee. Meinst du, es sagt ihm einer? Nee, also ich denke, es sagt ihm vielleicht jeden Tag einer, aber es interessiert mich nicht. Kriegt er das überhaupt mit? Nee, das ist halt auch, es gehört auch ein bisschen so zu Punkrock dazu, also zu manchen, also manche, so, dass man halt nicht nur optisch sozusagen aus dem Rahmen fällt, sondern auch, wie heißt es? Ja. Das Wort habe ich letztens vergessen in der Prüfung. Hier, Nase. Weiß ich nicht. Wie heißt das? Aromatisch. Wie heißt das Sinn? Olfaktorisch, oder? Ich kenne das Wort nicht. Also du meinst gar nicht, was zu Punk nicht dazu gehört, sind die Bands Pasco und Montreal oder Montreal, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Montreal, ja. Für mich ist das beides kein Punk, für mich ist das was anderes. Ja, warum? Weil der Sänger so aussieht wie ich oder was? Von welcher? Das von Pasco, das hat man öfters gesagt, weil er eine Brille hat und auch so eine Idiotenfrisur wie ich. Ich kenne den Loch aus dem Treppen nach Norden Video, kenne ich den. Ja. Wie gesagt, Häuser der Reichen ist ganz gut, aber ansonsten ist das Mist. So, ich habe das hier, der Tobias hat immer das Album, hat gesagt, Diene der Party, hat er gesagt, ist ein gutes Album. Ich habe es mir angehört, Diene der Party ist kein gutes Album. Diene der Party ist ein schlechtes Album. Das ist einfach ein schlechtes Album. Die haben okay Lieder früher gemacht, als sie so alle Lieder nach demselben Prinzip gemacht haben und das nicht geändert haben. Das war cool. Auf Diene der Party sind ja Offbeats sogar drauf. Wie kann man denn ein Punk-Album aufnehmen, auf dem Offbeats drauf sind? Darf man nicht. Nee, Montreal hat ja teilweise noch ganz korrekte Schlagzeugsachen, wenn die einen schnellen Punkbeat haben, aber dann auch die Gesangslinien sind scheiße. Montreal sind für Punk, so wie hier diese eine Scheißband, die Beat Them Down gemacht hat, für schwedischen Melodycore war. Eine Zumutung. Das ist scheiße. Die sollen aufhören, Musik zu machen. Aufhören, die sollen Punk in Ruhe lassen. Also habt ihr gehört, sofort aufhören. Hört lieber Freiwild. Freiwild ist besser. Das ist jetzt aber ein original Martin-Seliger-Spruch. Hast du überhaupt was von Freiwild daheim, so in deiner privaten Musikbibliothek? Ja, von der Musik nicht, aber ich habe gerade heute mir die beiden Klaus-Farin-Bücher bestellt. Das ist über die Onkels und über Freiwild. Das über Freiwild ist so groß, dass ich es nicht mehr in den Rucksack gekriegt habe. Aber das Onkels-Buch... Ja, der liest es aber nicht aus dem Buch vor, oder? Doch, aus dem Onkels-Buch lese ich euch jetzt vor. Ich finde den, find den Typ eigentlich ein totaler Schwachmat, diesen Klaus. Ja, der Klaus-Farin ist ein Hurensohn. Ja. Der hat sogar noch eingeschweißt. Der hat so... Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich so... Also, ich wollte die Bücher jetzt mal besprechen demnächst. Der Martin Seliger, der reißt jetzt diese original eingeschweißte Bude. Das könnte ich jetzt noch gut verkaufen. Gut, Mensch, mach doch die Folie nicht ab. Ich will das ja rezensieren. Und dann, warte, ich halte das Mikro. Ich halte das Mikro. Jetzt. So. Und ich glaube, der Klaus Farin, der hat... Ja. Ich glaube, der hat schlecht gewirtschaftet mit seinem Archiv der Jugendkulturen und hat dann gedacht, wie komme ich da wieder raus? Ja, was heißt gewirtschaftet? Wie willst du damit wirtschaften, wenn du ein Archiv erstellst, wo irgendwelche Fanzines gesammelt werden und irgendwelche Flyer? Jetzt macht er da irgendwie diese überdimensionierten Bücher, in denen er die Onkels und Freiwild entschuldigt, damit ein bisschen Kohle reinkommt. Kann ich auch verstehen. Ja. Aber dann werden natürlich Leute kommen und sagen, dass das, was es ist, nämlich scheiße. Aber das ist schön gemacht, ne? Das ist quadratisch und die Schrift ist in Silber. Ja, ja. So, das ist Bomberpilot ist gegen Krieg. Schön gemachtes Buch, ne? Also muss man schon sagen. Also ja, hier mit Schutzumschlag, ne? Und sind, oh, da drin auch nochmal bedruckt. Oh, das kostet auch nur 20 Machst du eigentlich Euro, diesen Schutzumschlag günstig. Dann weg? Das Freiwildbuch kostet 36 oder, Euro. Oder wie stellst du das ins Regal? Wenn ich es ins Regal stelle, ist dann. Machst du wieder dran. Ja. Ah, verstehe. Ich habe so eine Kommode, da tue ich, während die Bücher, die ich lese, da tue ich die Schutzumschläge in der Zeit. Ja, ist auch schön layoutet, ne? Ja. Kann man gut wahrscheinlich lesen, ne? Kleine Kapitel. So als Klolektüre auf jeden Fall nicht verkehrt. Nee, nicht Klolektüre, ich nehme die mit nach Südafrika. Ich fahre demnächst nach Südafrika, dann werde ich auf dem Weg das schöne das Onkels und das Freiwildbuch lesen. Mhm. Und ich habe noch so ein Buch über Deutschpop auf mir den gekauft. Spuren der Apartheid, oder was? Nee. Ich habe so ein Buch über Deutschpop mir gekauft. Ja, Deutschpop halt's Maul heißt das, glaube ich. Und dann wollte ich so eine Dreierrezension schreiben. Onkels Buch, Freiwildbuch. Für welche Publikation? Ich weiß nicht, Popzeitschrift vielleicht. Habe ich noch nicht überlegt. Ich habe auch überlegt, vielleicht mal in einer Germanistikzeitschrift was zu schreiben. Ja, aber das sind dann nur interessant, so Rezensionen. Erstmal kommt da überhaupt keine Kohle rüber, sondern das macht man ja mehr so als genau, nebenbei. Mach ich auch. Und dann, das ist für mich eine Form von politischem Und dann ist das Buch ja schon eine Weile rausgekommen, auch die anderen Bücher, die du jetzt da gerade besprechen willst. Also das interessiert doch dann keinen mehr, oder? Nee, das wird ja nicht so eine tagesaktuelle Rezension, das wird mehr eine Einordnung so. Wir haben jetzt eigentlich eine neue Rolle von Deutschland. Ja, wen interessiert das dann eigentlich? Es geht immer darum, man schreibt doch was, wenn es einen interessiert. Oder? Ja, mich oder interessiert dich. Es. Ja, doch, dich. Mich interessiert es schon. Und manchmal muss man auch was Ernsthaftes machen. Ja. Manchmal muss man auch mal was Ernsthaftes machen. Das stimmt. Ja. Wie heute zum Beispiel die Sendung hier, Pogo Radio im Bermudafunk. Logo Radio. Logo Radio, ja. Ja. Logos, das Wort. Weißt du, weil es werden ja Wörter gesagt. Logos ist altgriechisch für das Wort. Ach. Ja. Aha. Logo Radio. Ja. Und was heißt Pogo auf Altgriechisch? Oder ist es auch altgriechisch, oder? Pogo weiß ich nicht. Nee. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das kann ich dir gar nicht sagen. Nee. Auf Englisch sagt man ja Slam Dancing. Ich glaube, das liegt da an diesem Pogo-Stick, der da irgendwann mal rauskam, ne? Als so Kinderspielzeug, ne? Wo man so drauf rumgehüpft ist. Ja. Und dann war halt Pogo, war ganz klar, ist der Tanz, weil der auch so, weil man da so am Hüpfen ist. Ja, da hatten sie wieder eine ganz tolle Idee. Punker so sind ja aus. Bekannt für ihre guten Ideen. So sieht's und aus. Da war wieder, ja. Ich da wieder ganz. Das Naheliegende offenbart. Ist immer die beste Idee. Ja. Ne? Das bleibt nämlich hängen. Ja. Wahrscheinlich haben sich tausende weißt andere was, sich was Tolles ausgedacht, aber das hat sich keiner merken können, weil es so kompliziert ist. Weißt du, wer auch hängen geblieben ist? Wer? Die Band Jupiter Jones. Ja, und? Die, ja, sagt, ja, die sagt mal schon was, aber das ist ja nicht hier das Genre, das hier da, in dieser Sendung irgendwie angesprochen war wird. War das nicht, ne? Auch mal eine Punkband? Nee, nie. Doch, so ein bisschen nee. punkige Einflüsse haben. Oh, also, oh. Also wahrscheinlich nicht so richtig Geld hatten für ein gutes Studio oder so vielleicht. Mhm. Ja. Ey, ja? Alle, die diese Sendung hier hören, have you ever felt cheated? Was? Have you ever felt, ever got the feeling you've been cheated? Das hat der Johnny Rotten gesagt, kurz bevor Sex Pistols aufgelöst wurden. Mhm. Nee, der Charles schreibt, klar, Jupiter Jones haben alte geile Punk-Songs. Ja, das ist ja nicht da, das kann damit gut sein, die sich ja. Hier wirklich beteiligen. Das ist, damit die das Gefühl haben, dass das theoretisch ginge. Mhm. Sollen wir mal was Gutes spielen hier? Ja. Aber was Französisches. Was von Pasco gerne mal. Von Pasco, ja? Ja, die mag ich ja sehr. Ja, das hat oder Boxhamsters, die hatten mal einen Vergewaltigungsvorwurf. Ja, den hatten, das weiß ich, das war in den 90ern, ne? Nee, das war so 2004 rum. Meinst du, 2004 war das? 2004, ja, das kann sein, ja. Was sollen wir jetzt spielen? Wir fragen einfach mal den Chat, oder? Ja, wir fragen mal den Chat. Ja. Was sollen wir mal spielen? So, der Hoshi, der hat wieder Ahnung. In den 1970er Jahren wurde vom Pogo-Stab der Name des Modetanzes Pogo abgeleitet, bei dem die Hüpfbewegung ein zentrales Element darstellt. Ja. Das hat er aus der Wikipedia. Ja, cool. Und der Wikipedia hat erstmal immer recht. Und das ist eigentlich das, was ich vorher gerade, glaube ich, gesagt habe, oder? Was gibt es noch so für Bands, über die man mal reden kann? Bei Bedarf ist eine gute Band. Missstand, sehr gute Band. Ja. Im Winter wird es eine Missstand-Schittlers-Tour geben. Eine einwöchige Missstand-Schittlers-Tour, die uns zwischen Weihnachten und Neujahr in die Städte Darmstadt, ja. Göttingen, Siegen, Hamburg, Berlin und noch irgendwie. Auf jeden Fall endet sie in Hamburg und zwischendurch sind wir in den anderen Städten. Mhm. Missstand, ausgezeichnete Band. Das ist eine österreichische Band, die singen immer Lieder über Deutschland. Dir sagt einer gerade im Chat, du sporst, das kann ich nur begrüßen. Ich finde, dass was sagt der andere da? Ist ja egal, was der sagt. Also, wie es sich jetzt herausgestellt hat, will auf jeden Fall wollen zwei Leute im Chat wollen Pasco hören, ne? Ja, cool, Heisenberg. Heisenberg ist dieser Typ aus der Sendung, ne? Breaking Bad. Genau, das wurde ist, mir von ich, sehr vielen Leuten empfohlen, habe ich jetzt mal so ein bisschen angeschaut. Ist echt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich bin ja nicht so der Serientyp, aber mir hat das eigentlich ganz okay gefallen. Ja, und du musst noch einen Schwedenkräuter trinken, aber das machst du nicht, das will ich auch nicht verführen. Du was ist ja denn das überhaupt? Du trinkst ja keinen Alkohol. Nee. Ist, aber es ist eigentlich ist ein Fitnessgetränk eigentlich. Ne? Ist eigentlich ein Fitness, ja. Wellness und gleichzeitig Health. Ja. Also, wir spielen jetzt noch Pasco oder Pasco, wie die Saarländer sagen. Scheiß auf die. Pasco war mal teilweise gut, aber mittlerweile ist es völlig indiskutabel geworden. Alles muss kaputt sein, heißt das Album. Dackelblut, das ist eine von diesen Jens Rochwohl oder wie der heißt. Ja, genau. Bands, ne? Das ist auch der allergrößte Müll. Weißt du, was der meint? Was? Keiner kann ja richtig verstehen. Nur Andreas Holz kann verstehen, was der Jens Rauch wohl meint. Ja, Rachut. Heißt er. Ja, aber ist mir egal, wie der heißt. Und das ist ja nur ein Künstlername, ne? Das ist ja gar nicht sein richtiger Name. Weißt du, wie der für mich heißt? Ja. Weiß ich selber nicht, weil der ist irrelevant. Weißt du, in 100 Jahren, wer spricht da noch von dem? In 100 Jahren sprechen Leute nur noch von... In 100 Jahren verschicken alle Leute nur noch Smileys, da wird gar nicht mehr geredet. So, das war wieder Pogo Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Ich bedanke mich bei dir, nämlich dem Martin Seliger, dass du hier in der Sendung warst. Und ich hoffe, du kommst mal wieder vorbei. Ja, gerne. Ich komme immer gerne. Auch wenn es regnet. Mit Linus bald. Mit Linus Volkmann. Ja. Im Handgepäck. Am liebsten mit Linus. Das war jetzt, habe ich schon gesagt. Wenn es heute nicht der 19.8. ist, dann haben sie mir eine Wiederholung. Na, tschüss. Und tschüss, macht's gut. Wir spielen noch von Pasco, spielen wir noch K.O. Ja, cool. Computer. Cool. Tschüss. Jedes